Heilig, Abend und zwei Rendezvous. Um die Weihnachtszeit herum war es verhältnismäßig ruhig. Hitler hielt sich im Führerhauptquartier Wehrwolf auf, ich schob in Berlin Dienst in der Reichskanzlei. Heiligabend 1943 waren wir zu dritt in der Telefonzentrale und langweilten uns. Es war nicht viel los und wir hatten die Information erhalten, dass keine alliierten Luftangriffe für die kommenden Stunden zu erwarten waren. Wir begannen ein bisschen herumzualbern, scherzten und trieben einigen Unsinn mit der Telefonanlage. Plötzlich schnappte sich Karl Weichelt das Telefonbuch. Ich hatte eine weihnachtliche Idee. Er wuchtete es über meinen Kopf hinweg auf den Tisch und wies mich an. Such mal heilig. Wieso? Such! Eifrig blätterte er selbst in einem weiteren Telefonbuch. Ich fand eine Menge Namenseinträge unter heilig. Karl zeigte mir, was er aufgeschlagen hatte, tippte auf den Eintrag Abend. Wir grinsten. Es brauchte einige Anläufe, ehe sich die Angerufenen so meldeten, dass das erhoffte Heiligabend zustande kam. Irgendwann klappte es. Eine Männerstimme: Hier heilig. Dann eine Frauenstimme: Abend? Herr Heilig reagierte brummig: Was wollen Sie denn? Aber Sie haben doch angerufen. Nein, Unsinn, Sie haben mich angerufen. Zunächst waren beide etwas ungehalten, doch dann fiel dem Mann auf, dass man sich wohl einen Scherz erlaubt hatte. Wir lauschten diskret und wurden Zeugen eines kleinen telefonischen Flirts. Karl konnte es gar nicht fassen. Mensch, die telefonieren immer noch. Die beiden unterhielten sich fast eine halbe Stunde lang und zum Schluss verabredeten sie sich sogar. Herr Heilig kündigte an, zum Treffen die Lebensmittelration mitzubringen, die eigentlich für den Bruder in Frankreich vorgesehen sei, und Frau Abend versprach, Zutaten zu sammeln, um einen Kuchen zu backen. Wer sie verkuppelt hatte, konnten die zwei nicht ahnen. Wir fanden, wir hatten eine gute Tat vollbracht, dass es streng verboten war, Privatgespräche zu führen. Daran dachte an diesem heiligen Abend niemand. Mit der Weihnachtsstimmung war es schnell wieder vorbei. Unablässig schlechte Nachrichten. An der Ostfront sah es von Tag zu Tag besorgniserregender aus. Der Befehl von Hitler, halten um jeden Preis, war nicht umzusetzen. Die Russen konnten im Süden bis zum Bug durchbrechen. Nun waren von dort auch noch Truppen abgezogen worden, um eine Invasion der Alliierten in Italien zu stoppen. Er wollte mit aller Macht den Vormarsch der bei Anzio in Italien gelandeten Alliiertenverbände verhindern. Mitte Februar siedelten wir auf den Berghof um. Die Wolfschanze wurde derweil weiter ausgebaut, die Bombensicherheit verbessert. Diese Arbeiten führten wieder Mannschaften der Organisation Todt aus. Es entstanden neue Bunker und die Betondecke des Führerbunkers wurde auf 7 Meter verstärkt. Bevor wir den Berghof erreichten, machte Hitler Station in München, um Gerdi Trost zu treffen. Wir fuhren also zum Führerbau und Frau Trost führte Hitler durch eine Ausstellung. Sie kümmerte sich bei vielen Regierungsbauten um innenarchitektonische Fragen. Hitler wohnte in München am Prinzregentenplatz 16, in einem Haus, in welchem er bei einer Frau Winter noch immer 2 Zimmer einer von ihm früher einmal angemieteten 6-Zimmer-Wohnung zur Verfügung hatte. Die Räume lagen im 2. Stock. Wir vom Begleitkommando hielten uns 2 Treppen tiefer auf. Anders als die Vorführungen von Panzern, Flugzeugen oder Autos, interessierte mich das Tätigkeitsfeld von Frau Trost nur wenig. Ich machte daher keine Anstalten, ihr und Hitler in die Ausstellungsräume zu folgen, sondern blieb im Empfangsbereich stehen. Die Zeit vertrieb ich mir bei einem Plausch mit der dort tätigen Garderobenfrau. Irgendwann meinte die junge Dame, sie würde sich nach meinem Dienst gern mit mir auf ein Glas Wein treffen. Ich lehnte bedauernd ab. Leider hätte ich Dienst und der Führer werde heute Abend sicher abreisen wollen. Schließlich kam Hitler wieder heraus und gerade als er an ihr vorbeiging, sprach sie ihn zu meinem großen Schrecken einfach an. »Ich würde gern mit dem da«, sie deutete auf mich, »heute ausgehen, aber er sagt, er hat Dienst.« Hitler sah sich suchend um und rief nach dem Kommandoführer. »Gesche, Gesche, der Misch hat heute Abend frei.« Nachdem mich also der Chef selbst dazu gedrängt hatte, führte ich das Mädchen tatsächlich zum Abendessen aus und stieß erst danach wieder zu den Kameraden. Ich war natürlich überrascht von Hitlers Reaktion, noch mehr als von der großzügigen Geste, allerdings davon, dass er spontan meinen Namen gewusst hatte. Seit meinem Dienstantritt 1940 hatte er mich vielleicht 2-mal mit Misch angesprochen, aber vergessen hatte er meinen Namen, seinem bekannt guten Gedächtnis entsprechend, nie.